Disco lang, ich sah sie drüben stehen. Lange Haare bieten Gürtel und sie trug keinen mehr. Sie sagt zu mir, hey süßes Kind, hast du schon was vor? Da wusste ich, es ist meine Nacht, ich wusste, es wird gehen. Da wusste ich, es ist meine Nacht, ich wusste, es wird gehen. Ich dachte, zieh dich aus, zieh dich aus, zieh dich aus, zieh dich aus, zieh dich aus, zieh dich aus, zieh dich aus, zieh dich aus, zieh dich aus. Wir gingen gleich zu ihr, ein schönes großes Haus. Und ehe ich mich versah, zog sie sich schon aus. Ihr Busen lacht mich an, ich dachte ich wär im Traum. Meine Hose fing zu wachsen an, von meinem Mund war weißer Schaum. Da wusste ich, es ist meine Nacht, ich wusste, es wird gehen. Da wusste ich, es ist meine Nacht, ich wusste, es wird gehen. Ich dachte, zieh dich aus, zieh dich aus, zieh dich aus, zieh dich aus, zieh dich aus, zieh dich aus, zieh dich aus, zieh dich aus, zieh dich aus. Jetzt bist du dran und griff dir in die Hose. Doch plötzlich musste ich kotzen, da war ich schwarz in ihrer Hose. Und plötzlich wusste ich ganz genau, die süße Maus. Die war in Wirklichkeit ein Mann und sie ist Klaus. Er sagte, ich heiß Klaus, ich heiß Klaus, ich heiß Klaus. Ich heiß Klaus, ich heiß Klaus, ich heiß Klaus, ich heiß Klaus, ich heiß Klaus, ich heiß Klaus. Nein, und das mir alles Silikon, die schwule Sau.